Morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. It is amazing how blessed we are. Es ist erstaunlich, wie gesegnet wir sind. Having so many wonderful people following us on our Telegram. Wir haben so viele wundervolle Menschen, die uns auf Telegram folgen. And the YouTube. Und auf YouTube. It's amazing. Es ist erstaunlich. We're very, very thankful for that. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. We are doing a series now. Wir machen jetzt eine Serie. And the series is called The Enemies of Our Soul. Yes. Und die Serie heißt Feinde unserer Seele. What? Our soul has enemies? Was? Unsere Seele hat Feinde? You better believe it. Du glaubst es besser. You know, I think that we Christians have made a mistake by focusing on the wrong enemy. Ich glaube, dass wir Christen einen Fehler gemacht haben, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den falschen Feind gelegt haben. Wir alle fokussieren uns auf den Feind, welcher der Teufel ist und ohnehin kein wirklicher Feind ist. You know, he's been defeated on the cross. Weißt du, er ist am Kreuz besiegt worden. Yet we still have enemies. Und dennoch haben wir immer noch Feinde. And I call them the enemies of our soul. Und ich nenne sie die Feinde unserer Seele. They're very, very dangerous. Sie sind sehr, sehr gefährlich. They have the potential to really, really destroy everything. Sie haben das Potenzial, wirklich, wirklich alles zu zerstören. And they have the potential to destroy what God has put us in this world for. Und sie haben das Potenzial, das zu zerstören, wofür uns Gott auf diese Welt gesetzt hat. I'm just gonna give you some ideas. Ich gebe dir einige Ideen. Think about covetousness. Denke an Begierde. You know, when you covet other things, you lust other money and stuff like this. Denke an Begierde. Wenn du andere Dinge begehrst, du begehrst das Geld anderer und andere Dinge. You know, it's very strong English and Greek word too. Mm-hmm. It's a desire for always having more. Das englische Wort und auch das griechische Wort dafür sind sehr stark. Es ist der Wunsch, immer mehr zu haben. Paul warns about it in 1 Corinthians 5. Paulus warnt davor in 1. Korinther 5. Think about slander. Denke an Verleumdung. Think about bitterness. Denke an Verbitterung. Criticism. Kritik. Jealousy. Eifersucht. The love of power. Liebe zur Macht. Lack of love. Lieblosigkeit. Pride. Stolz. Hypocrisy. Heuchelei. So many things that are enemies of our soul. So viele Dinge sind Feinde unserer Seele. So we have to really learn to hate these enemies. Wir müssen wirklich lernen, diese Feinde zu hassen. Because if not, they will consume us and eventually cause great damage. Wenn nicht, werden sie uns verzehren und eventuell sehr großen Schaden anrichten. So I'm going through a number of these enemies of the soul in this series. In dieser Serie beleuchte ich eine Anzahl dieser Feinde der Seele. You know, I've seen something in my own life and ministry. In meinem eigenen Leben und meinem Dienst habe ich etwas gesehen. That in the beginning it was a little bit disturbing to me. Und am Anfang war es für mich ein wenig beunruhigend. But then I realized the Apostle Paul had the exact same problem. Doch dann realisierte ich, dass der Apostel Paulus das genau gleiche Problem hatte. You know, he preached the finished work of the cross. Er predigte das vollbrachte Werk am Kreuz. He preached what happened and the goodness of God so strongly. Er predigte, was geschah und die Güte Gottes so kraftvoll. And then of course people abused. Und natürlich missbrauchten dies einige Leute. So now what happened? Was passierte? He had to go back and he had to correct it. Er musste zurückgehen und es korrigieren. Think about the epistle to the Romans. Denke an den Brief an die Römer. How much he argues and says, how can you sin if you have been dead to sin? Wie oft argumentierte er, wie kannst du sündigen, wenn du der Sünde gestorben bist? Think, Paul made a statement that said, where sin abounds, grace abounds even more. Paulus machte eine Aussage, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. And then he says, what shall we do now? Shall we sin so that grace may abound? Und dann sagt er, was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? He says, of course not. Er sagt, das sei ferne. But people did that. Aber Menschen taten das. So I came to peace because I realized if they did this with the message that Paul preached, they will do it with what I preached too. Ich bekam Frieden, denn ich realisierte, wenn sie getan haben mit der Botschaft, die Paulus ihnen gepredigt hat, dann werden sie es auch tun mit der Botschaft, die ich predige. There will always be people who will abuse the truth for their own selfish desires. Es wird immer Leute geben, die für ihre eigenen Wünsche die Wahrheit missbrauchen. So what do we have to do? Was müssen wir tun? We have to to balance these things. Wir müssen diese Dinge ins Gleichgewicht bringen. And if you think about what the epistles of the apostles are all about, wenn du dir überlegst, worum es in den Briefen der Apostel geht, half of the teaching, more or less, I'm not saying exactly 50%. Die Hälfte der Lehre, mehr oder weniger die Hälfte, ich sage nicht, dass es genau 50% sind. So maybe it's wrong to say half of it. We should say something like that. Vielleicht ist es falsch zu sagen, dass es die Hälfte ist. Wir sollten Folgendes sagen. The epistles are basically divided into showing us what happened at the cross and then how live right. Die Briefe sind grundsätzlich unterteilt und zeigen, was uns am Kreuz geschah und wie wir richtig leben können. What has the church done? Was hat die Kirche gemacht? In general, and I understand I'm generalizing. Im Allgemeinen, und ich verstehe, dass ich verallgemeinere. The church has done only one of those two things. Hat die Kirche nur das eine gemacht, eines dieser beiden Dinge. Sie nahmen nur den Teil, in dem die Kirche gelehrt wird, richtig zu leben. But they never taught what actually happened at the cross. Doch sie haben nie gelehrt, was am Kreuz tatsächlich geschehen ist. How we are unconditionally loved and accepted because of Christ. Wie wir durch Jesus Christus bedingungslos angenommen und geliebt sind. So what happened? Was passierte? The church turned itself into a religious institution of legalism and hypocrisy. Die Kirche verwandelte sich selber in eine religiöse Institution, in Gesetzlichkeit und Heuchelei. So now there is the other extreme. Nun haben wir das andere Extrem. Oh, listen, God loves me unconditionally, the work of the cross is complete, I'm always accepted. Hör zu, Gott liebt mich bedingungslos. Das Werk am Kreuz ist vollbracht. Ich bin immer angenommen. So, I can do what I want. So kann ich machen, was ich will. No. Nein. It's true that I'm loved unconditionally. I'm always accepted in spite of what I do. Es stimmt, dass ich bedingungslos geliebt bin und ich immer angenommen bin, was auch immer ich tue. But it's not true that the conclusion is I can do what I want. Aber der Umkehrschluss, dass ich machen kann, was ich will, ist falsch. Like I like to say. So wie zu sagen, you know, that this has nothing to do with the finished work of the cross. Dass dies nichts mit dem vollbrachten Werk am Kreuz zu tun hat. Because if you really understand the high price that Jesus paid, wenn du wirklich den hohen Preis begreifst, den Jesus Christus bezahlt hat, our natural response will be we will hate sin. Wird unsere natürliche Antwort sein, dass wir Sünde hassen. You know, that's what we need to understand. Das müssen wir verstehen. So we can't teach one part of the epistles. Do, do, do and don't, don't, don't. Wir können nicht eine Seite der Briefe lehren, tun, tun, tun und tue nicht, tue nicht, tue nicht. Unless it is a response to what Jesus first did. Es sei denn, dass es eine Antwort darauf ist, was Jesus zuerst getan hat. But on the other hand, aber auf der anderen Seite, to just teach that one part, everything wonderful that happened at the cross, but not teach the other part, you need to have a response. Nur diesen einen Teil zu predigen, alles Wundervolle, was am Kreuz geschah, und nicht die andere Seite lehren, worauf wir keine Antwort haben, then we have also an unbalanced gospel. Dann haben wir auch ein unausgewogenes Evangelium. So. I have spoken for a long time about the finished work of the cross. Ich habe lange über das vollbrachte Werk am Kreuz gesprochen. But now I will also teach you what we have to do in response. Nun werde ich auch lehren, was wir tun müssen, um darauf zu antworten. So enjoy the series. Viel Spaß bei der Serie.